Jeden Morgen, wenn ich die Wohnung verlasse, entdecke ich unten auf der Ablage bei den Briefkästen neue Figürchen oder andere Haushaltsgegenstände. Oft sind es kitschige, aber nicht besonders hochwertige Porzellanfiguren, manchmal ein Gewürzglasrondell. Gestern stand ein Kochbuch zur Anleitung für fettreduzierte Ernährung dort. All diese Gegenstände sind sehr bunt zusammengewürfelt. So war neulich auch ein aufwendig bestickter Fächer in einer mit Stoff bezogenen Schachtel dort zu finden. Auf dem Fächer zwei Panda-Bären, die unter einem blühenden Kirschbaum spielen. Die Kiste mit goldenen und roten Stoff besponnen. Auf den ersten Blick insgesamt ein hübsches Ding, aber trotzdem konnte die Verpackung und die Gestaltung dieses Fächers dennoch nicht die mangelnde Wertigkeit der Sache verbergen. Es wirkte bei genaueren Hinschauen eher wie ein Gegenstand aus einem günstigen Souvenirladen, gar einem Asia-Shop aus der Innenstadt, bei dem neben der Tütensuppe und den Gewürzsoßen das ein oder andere Handwerkszeug verscherbelt wird. So wie all die Dinge, die dort bei uns auf der Ablage landen, stellen sie keinen kostspieligen, aber im Ganzen doch vielleicht ideellen Wert dar. Hinunterstellen sie, tut sie unser Nachbar. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ihn zwar noch nie direkt dabei erwischt, aber da wir sonst ein sehr junges Haus haben, bin ich mir sicher, dass die Gegenstände aus seiner Wohnung stammen. Herr Schark wohnt im Stockwerk über uns. Er ist über 80 Jahre alt und ist derjenige, der schon immer hier gewohnt hat. Unzählige WGs und junge Menschen hat er schon ein- und ausziehen erlebt. Die früher noch regelmäßigen Hoffeste hat er immer wohlwollend vom Balkon aus miterlebt, konnte sich aber trotz mehrmaligen Einladen nie dazu aufraffen, zu uns hinunterzukommen. Zusammen mit seiner Frau standen sie dann also manchmal für längere Zeit am Balkon und schauten sich an, was da so alles los war in unserem Hof. Noch nie gab es auch nur eine Beschwerde. Wenn eine Feier länger dauerte oder gar das Aufräumen am nächsten Tag allen Beteiligten sehr schwer fiel und es sich bis in die kommende Woche hineinzog, dass alles wieder an Ort und Stelle war. Mit der Zeit und mit den Jahren ließ aber auch die Anteilnahme vom Balkon aus immer stärker nach. Seiner Frau ging es nicht mehr so gut. Sie wurde dement und ihr gemeinsames Konstrukt fing an zu bröckeln. Wir im Haus hatten schon einiges an Erfahrung mit dementen BewohnerInnen. In der Wohnung nebenan wohnte eine italienische Nonna, die trotz hochgradiger Demenz noch bis ins hohe Alter in Schlappen auf ihrer Vespa zum Einkaufen gefahren ist. Manchmal hat sie sich verfahren und dann gab es wieder große Sorge und die Kinder haben sie mit uns zusammen gesucht. Irgendwann wurde den Kindern klar, dass sie ihre Mutter nicht mehr in unserer Verantwortung lassen können und sie ist, vermutlich zum Sterben, nach Italien gebracht worden. Frau Schark, die freundliche Nachbarin, ereilte kein so schönes Schicksal. Ihr Mann versuchte es eine Zeit lang, damit sie einzusperren. Aber nachdem sie auch in der Wohnung dann die Dinge nicht mehr so hinterlassen hat, wie er es gewohnt war und man sich nicht mehr darauf verlassen konnte, dass sie das Essen richtig kocht und überhaupt die Dinge tut, wozu man doch so eine Frau hat, hat Herr Schark sie ins Altenheim gebracht. Ich verwende seine Worte. Ich weiß nicht, wie viel Liebe da jemals im Spiel war und auffällig fand ich schon immer, dass wir noch nie eines der drei Kinder bei uns im Haus angetroffen haben. Dieses alte Pärchen, deren Leben nach Erzählungen von Frau Schark nur aus Arbeit bestand. Ich kann nicht beurteilen, ob sie glücklich waren oder nicht und noch weniger kann ich die Dinge beurteilen, die Herr Schark nun langsam aus der Wohnung räumt. Für ihn anscheinend wertlose Dinge, die seiner Frau gehörten. Sie wird nicht wieder zurückkommen und er hat keine Verwendung dafür. Aber direkt in die Mülltonne werfen möchte er sie auch nicht. Dafür hängt vielleicht der Geist seiner Frau zu sehr an diesen Dingen. So machen sie vielleicht nochmal eine Zwischenstation. In einer der WGs oder so wie bei uns, der kleine Fächer mit den spielenden Panda-Bären. Würde Herr Schark ihn anstatt ihn zu verschenken, seiner Frau ins Altenheim mitbringen, würde sie sich vielleicht an die Reise nach China erinnern, die sie vermutlich nie gemacht haben.